Und es war, das ist Wissen, Gehre, Leid, Mühe. Die zweite Person des Sängers klingelte und es war die Itza. Mm.